als ich die deutsche Sprache vernahm, da ward mir seltsam zumute. Ich meinte nicht anders, als ob das Herz recht angenehm verblute. Ein kleines Harfenmädchen sang, sie sang mit wahrem Gefühle und falscher Stimme, doch ward ich sehr gerühret von ihrem Spiele. Sie sang von Liebe und Liebesgram, Aufopferung und Wiederfinden dort oben in jener besseren Welt, wo alle Leiden schwinden. Sie sang das alte Entsagungslied, das Eier Popeia vom Himmel, womit man einlullt, wenn es greint, das Volk, den großen Lümmel. Ich kenne die Weise, ich kenne den Text, ich kenne auch die Herren Verfasser. Ich weiß, sie tranken heimlich Wein und predigten öffentlich Wasser. Ein neues Lied, ein besseres Lied, o Freunde, will ich euch dichten. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Wir wollen auf Erden glücklich sein und wollen nicht mehr darben. Verschlemmen soll nicht der faule Bauch, was fleißige Hände erwarb. Es wächst hienieden Brot genug für alle Menschenkinder. Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust und Zuckererbsen nicht minder. Ja, Zuckererbsen für jedermann, sobald die Schoten platzen. Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Die wahre Hunger. Die Finanzmärkte haben das Geschäft mit Agrarrohstoffen entdeckt. Die Folgen sind verheerend. Großspekulanten und Kleinanleger treiben die Preise für Lebensmittel in die Höhe und stürzen Millionen Menschen in Armut und manchmal sogar in den Tod. Der Saal, in dem das Essen der Welt verteilt wird, wirkt alles andere als appetitlich. Papierschnipsel und Pappbecher übersehen das Handelspaket des Chicagoer Board of Trade. Schwitzende Männer in quietschgelben, leuchtend blauen und knallroten Jäckchen trampeln achtlos darauf herum, fuchteln mit den Händen, schreien und balgen sich um Terminkontrakte für Sojabohnen, Schweinehälften oder Weizen. Hier im Handelsraum der größten Warenterminbörse der Welt wird über die Preise von Lebensmitteln entschieden und damit über das Schicksal von Millionen Menschen. Der Hunger des Planeten wird hier organisiert. Und der Reichtum von Einzelnen. Für Alan Knackman gibt es kaum einen schöneren Ort. Das ist Kapitalismus in Reinform, schwärmt der Rohstoffexperte. Hier werden Millionäre gemacht. Das Gesicht des 42-Jährigen strahlt bubenhaft. Vielleicht, weil er nie aufgehört hat zu spielen. Vor 27 Jahren ist er hier angekommen. Schnell brachte er es vom Runner, dem Laufburschen im Börsensaal, zum Händler. Knackman arbeitet für Brokerfirmen, gründete bald eine eigene und ist heute Analyst bei Agora Financials, einer Beratungsfirma für Rohstoffinvestitionen. Zudem schreibt er einen Newsletter mit Anlagetipps. »Ich handle alles, bei dem man schnell rein und rauskommt«, sagt er freimütig. »Ich bin hier, um Geld zu machen.« Wie, ist ihm egal. Er macht keinen Unterschied zwischen Rohöl, Silber und Nahrungsmitteln. »Ich glaube nicht an die Politik«, sagt er. »Ich glaube an den Markt, und der hat immer recht.« Die explodierenden Nahrungsmittelpreise sind für ihn einzig und allein Ausdruck von Angebot und Nachfrage. Spekulanten sind gut für die Märkte, weil sie Entwicklungen frühzeitig vorhersehen. Exzessive Spekulation sehe ich nicht. Das überrascht. Denn nie zuvor floss so viel Cash in Finanzgeschäfte, die sich um Agrarrohstoffe drehen. Allein im letzten Quartal 2010 verdreifachte sich die Anlagesumme im Vergleich zu den 3 Monaten davor. Es ist viel Geld im Markt, seit die Staaten der Welt mit großen Konjunkturprogrammen und Hilfspaketen die Finanzkrise zu bewältigen versuchten. Das Brot für die Welt lockt Investoren, die sich genauso wenig für Körner interessieren wie zuvor für Internetfirmen oder Subprime-Kredite. Es sind milliardenschwere Pensionsfonds und kleine Privatanleger, die nach neuen, sichereren Anlagemöglichkeiten suchen. Da kamen die Angebote der Banken, die in großem Stil Index- und Agrofonds anbieten, wie gerufen. Auf einmal ist Essen für jedermann handelbar geworden, so bequem wie Aktien. Die Schattenseite: parallel zu dem Hunger auf Agropapiere steigen die Nahrungsmittelpreise. Schon im März meldete die UNO-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft, die FAO, neue Rekordhöhen. Die Preise übertrafen selbst die der letzten großen Lebensmittelkrise im Jahr 2008. Laut dem Food Price Index der FAO verteuerten sich die Kosten für Essen innerhalb eines Jahres um 39%. Die Getreidepreise plus 71%, für Speiseöl und Fett ebenso. Bei der letzten Berechnung vom Juli betrug der Index 234 Punkte, nur 4 unter dem Allzeithoch vom Februar. Das Zeitalter der billigen Lebensmittel ist vorbei, prophezeit Knackman. Für die Amerikaner sei das doch gut. Die meisten sind ohnehin überfressen. Für seine Landsleute, die 13% ihres verfügbaren Einkommens für Nahrung ausgeben, mag der Preisanstieg ein Ärgernis sein. Für die Armen der Welt aber, die 70% ihres kargen Budgets für ihre täglichen Mahlzeiten ausgeben müssen, ist er lebensbedrohlich. 44 Millionen Menschen sind seit Juni vergangenen Jahres allein aufgrund der gestiegenen Preise neu unter die Armutsgrenze gefallen. Das meldet die Weltbank. Es sind Menschen, die mit weniger als $1,25 pro Tag auskommen müssen. Über 1 Milliarde Menschen hungert weltweit. Auch die aktuelle Hungersnot am Horn von Afrika ist nicht allein der Dürre, dem Bürgerkrieg, den korrupten Eliten geschuldet, sondern ebenso den unerschwinglich hohen Nahrungspreisen. Unerwünschte Nebeneffekte des Marktes, nennt Knackmann die Tatsache, dass sich die Ärmsten der Armen ihr Essen nicht mehr leisten können. Die 25-jährige Halima Abubakar erlebt diese Nebeneffekte am eigenen Leib. Die Kenianerin sitzt in ihrer Wellblechhütte in Kibera, dem größten Slum Nairobis, und fragt sich, was sie ihrem Mann und den beiden Kindern heute Abend vorsetzen soll. Bisher gehörten die Abubakars noch zu den Besserverdienenden ihres Elendsviertels. Mit den 150 Euro Gehalt, die Halimas Mann als Gefängniswärter bekommt, konnte sich die Familie leidlich ernähren. Nun fällt das plötzlich schwer. Maismehl, das wichtigste Grundnahrungsmittel in Kenia, ist innerhalb von 5 Monaten um über 100% teurer geworden. Ein Rekordhoch. Die Kartoffelpreise stiegen um ein Drittel. Die Milch kostet ebenfalls mehr. Von Gemüse gar nicht zu reden. Halima weiß nicht, weshalb das so ist. Sie weiß nur, dass sie plötzlich rechnen muss. Jeden Tag. Rund 300 Schillinge hat sie für ihre Familie maximal zur Verfügung. 2,30 Euro pro Tag. Als Sofortmaßnahme ist sie auf eine billigere Mehlsorte umgestiegen, die zwar nach nichts schmeckt, aber den Magen füllt. Um die Kinder satt zu kriegen, verzichtet sie gelegentlich auf ihr eigenes Mittagessen. Mehr arme Menschen leiden und mehr können in Armut fallen aufgrund der hohen und schwankenden Lebensmittelpreise. So beschreibt Weltbankpräsident Robert Zoellick die brutalen Auswirkungen der Preissteigerungen auf Verbraucher in der Dritten Welt. Das Problem treibt viele um. Auf Tagungen, Kongressen, Konferenzen werden die vermeintlichen Gründe der Preisexplosion gebetsmühlenartig aufgesagt. Da sind zu nennen der Klimawandel, der zu Dürren, Überschwemmungen und Stürmen und in der Folge zu Ernteausfällen führt, der Biotreibstoff, der Agrarland verbraucht, die Weltbevölkerung, die schneller wächst als die Agrarproduktion, die aufstrebenden Staaten China und Indien, deren Bürger mehr und besser essen, der steigende Ölpreis, der Herstellung und Transport von Lebensmitteln verteuert, der steigende Fleischkonsum, der mehr Getreide für Tierfutter verbraucht, die jahrzehntelange Vernachlässigung der Landwirtschaften, besonders in den Hungergebieten. All diese Faktoren klingen logisch und einleuchtend und sicherlich tragen einige auch zur angespannten Lebensmittelsituation bei. Nur, die Ursache für die übermäßige Preissteigerung sind sie nicht. Olivier de Schutter, UNO-Berichterstatter für das Recht auf Nahrung, ist einer der wenigen, die aufräumen mit den Legenden. Zitat: Die Förderung von Biosprit und anderen Angebotsschocks, wie Missernten oder Exportstopps, sind relativ geringfügige Auslöser. Aber in der angespannten und verzweifelten Lage an den Weltfinanzmärkten setzten sie eine gigantische spekulative Blase in Gang. In seinem Bericht benennt er die Schuldigen. Großinvestoren, die aufgrund ausgetrockneter Finanzmärkte massiv in den Rohstoffhandel eingestiegen sind und diesen aus jedweder Proportion gerissen haben. Exzessive Spekulation also sei die vorrangige Ursache für die Preisanstiege, so Schutter. Und tatsächlich geraten die bis dahin immer wieder genannten Gründe für den Preisschub bei Nahrungsmitteln bei genauer Betrachtung ins Wanken. Natürlich, die Agrotreibstoffe treten zunehmend in Konkurrenz zum Nahrungsmittelanbau, doch bislang machen sie nur 6% der weltweiten Getreideernte aus. Laut Weltbank ist die Rolle von Biosprit an den Preissteigerungen deutlich geringer als gedacht. Zudem votierte der US-Kongress im Juni gegen weitere Subventionen, was als Beginn des Ausstiegs gewertet wird. Gleiches gilt für die neue Fleischeslust der sogenannten Schwellenländer. Zwar steigt doch der Fleischverbrauch und damit auch die Nachfrage nach Futtermittelgetreide, doch laut dem Washingtoner IFPRI-Institut für Lebensmittelpolitik decken Länder wie China, Indien oder Indonesien ihren Mehrverbrauch ohne nennenswerte internationale Zukäufe. Wir finden keinen Beleg, dass die angeblich gestiegene Nachfrage aus Schwellenländern irgendeinen Effekt auf die Weltmarktpreise hat, heißt es in einem Weltbankbericht. Und der Klimawandel führt zweifellos zu Produktionsausfällen. Die Lagerbestände sinken, doch immer noch wird mehr Nahrung produziert als verbraucht. Doch wahrscheinlich ist die Hysterie um den angeblichen Ernährungsnotstand Teil einer smarten Investmentstrategie. Schließlich braucht jede Finanzblase ihre Story. Bei der Internet-Bubble war es die Geschichte von einer New Economy, die die Gesetze der Wirtschaft und den gesunden Menschenverstand außer Kraft zu setzen schien. Bei der US-Hypothekenblase war es die Mehr von der vermeintlich todsicheren Geldanlage Eigenheim. Bei der Food-Bubble ist es der bevorstehende Engpass bei einem Gut, das jeder braucht. Lebensmittel. Dass Brot und Butter zum Spekulationsobjekt der Wall Street mutieren, hat vor allem mit einem fundamentalen Wandel zu tun, den die UNO-Konferenz für Handel und Entwicklung, UNCTAD, in einer jüngst veröffentlichten Studie beschreibt. Der Metamorphose des Lebensmittelmarktes zu einem Finanzmarkt. UNCTAD-Chefökonom Heiner Flassbeck, einst unter Oskar Lafontaine Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, treibt das Thema Spekulation seit langem um. Die Wände seines Genfer Büros mit Blick auf den See hängen voller Diagramme. Auf dem Tisch liegt sein neuestes Buch über die Rolle der Spekulanten. Heiner Flassbeck, die Marktwirtschaft des 21. Jahrhunderts, so lautet der Titel des Buchs. Nach dem Finanzcrash 2008 hatte er angefangen, die Preisentwicklungen genauer zu verfolgen, von Währungen und Rohstoffen, Staatsanleihen und Aktien. Die Kurven glichen sich auffällig. Er stellte ein Team zusammen, um das Phänomen zu untersuchen. Das Ergebnis trägt den harmlosen Titel »Preisbildung in finanzialisierten Rohstoffmärkten – die Rolle der Information«. Der Inhalt aber birgt Sprengstoff. Der Rohstoffmarkt, stellen die UNCTAD-Forscher fest, funktioniert nicht. Jedenfalls nicht so, wie ein Markt im ökonomischen Modell funktioniert. Da bildet sich der Preis durch Angebot und Nachfrage. Die Aktivitäten von Finanzakteuren aber, heißt es in der Studie, treiben die Rohstoffpreise weg von den Levels, die durch fundamentale Marktdaten gerechtfertigt sind. So entstehen massiv verzerrte Preise, die nicht durch reale Faktoren beeinflusst werden, sondern von der Erwartung, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung verbessert oder verschlechtert. Die meisten Anleger, die sich heute im Rohstoffgeschäft tummeln, haben keine Ahnung von der Materie. Sie wollen ihr Portfolio ausbalancieren, in Wachstumsmärkte einsteigen oder ganz einfach das machen, was alle anderen gerade machen, beschreibt der UNCTAD-Bericht den gefährlichen Herdentrieb der Anleger. Mit einer objektiven Preisfindung habe ein solches Verhalten nichts mehr zu tun. Doch wie kam es überhaupt dazu, dass neuerdings Hedgefonds und Investmentbanken die Kosten für Brot in Tunesien, Mehl in Kenia oder Mais in Mexiko beeinflussen können? Was ist geschehen, dass große Pensionsfonds wie auch kleine Anleger mit dem Essen der Welt zocken? Und dass die Frage, wie viele Menschen hungern müssen, letztlich an den Börsen in Chicago, New York und London mitentschieden wird? Schuld ist ein etliche Jahre fast unbemerkt gebliebener, aber folgenschwerer Wandel des Marktes. Die Hochfinanz hat ein paar Stellschrauben neu justiert und damit die Lebensmittelbasis der Menschheit zum Spekulationsobjekt gemacht. Lange Zeit lief der Handel mit Nahrungsrohstoffen in den traditionellen Bahnen von Angebot und Nachfrage. Die Bauern bauten an, die Verwerter kauften die Ware. Dazwischen entstand ein börsennotierter Futures-Markt. Um sich gegen Preisschwankungen abzusichern, verkauften die Produzenten ihre Ernten vorab zu einem festgelegten Preis, der meist leicht unter dem aktuellen, dem sogenannten Spotpreis lag. Am Fälligkeitstag des Warenterminkontraktes wurde die Ware geliefert. Lag der Preis niedriger als der Future-Preis, profitierte der Bauer. Lag er darüber, der Besitzer des Future-Vertrages. Diese Zukunftsgeschäfte dienten allen. Die Bauern und Lebensmittelverarbeiter konnten ihre Risiken absichern, die Futures-Händler versorgten den Markt mit Geld und die Endabnehmer konnten sich jederzeit mit Ware eindecken. Mitmachen durften vorwiegend Akteure, die direkt in der Landwirtschaftsindustrie involviert waren, also Farmer, Müller, Lageristen, Lebensmittelmultis. Banken spielten nur eine geringe Rolle. Es war eine Art Kreditgeschäft und so funktionierte es gut. Über Jahrzehnte hinweg blieb der Markt relativ stabil, bis ihn die Finanzindustrie entdeckte. Doch um für diese das neuartige Geschäft zu erschließen, musste es zunächst einmal gelingen, den Marktzugang zu erweitern. Der nämlich war, aus guten Gründen, streng reguliert. Die Finanzlobbyisten gingen ans Werk und vermeldeten 1999 Erfolg. Die Commodities Futures Trading Commission der USA öffnete die Futures-Märkte weitgehend. Nun war es auch Banken erlaubt, große Positionen an Rohstoffpapieren zu halten. 2004 erweiterte die US-Börsenaufsicht SEC den Aktionsradius der Banken erneut. Sie stimmten einer Petition der Investmentbanken Lehman Brothers, Morgan Stanley, Bear Stearns und JP Morgan zu, die Eigenkapitalregeln zu lockern. Von da an durften die Finanzprofis mit 40-mal so viel Geld handeln, wie sie selbst als Sicherheit besaßen. Noch mehr Spielgeld floss in den Markt. Doch, Wetten auf einzelne Rohstoffe sind höchst riskant. Das schreckte viele Anleger zunächst ab. Die Banken brauchten eine Verkaufsidee und Goldman Sachs hatte eine. Die Bündelung von Produkten. Eine Idee, die einem nach der Subprime-Krise verdächtig bekannt vorkommt. Indexfonds wurden erschaffen, die viele unterschiedliche Rohstofffutures von Öl bis Weizen beinhalten. So wird das Risiko gestreut, man erhält ein gutes Rating und schon ist das Konstrukt interessant für Großanleger. Der Trick dabei, die Futures werden von Spekulanten nie in echte Ware eingelöst. Die Fondsanbieter verkaufen die etwa 70 Tage laufenden Kontrakte kurz vor Ende der Einlösefrist und steigen mit dem frischen Geld in neue Futures ein. So läuft das System wie ein Perpetuum mobile, ohne dass die Anleger jemals mit den echten Marktpreisen in Berührung kommen. Ja eben, argumentieren jene, die bezweifeln, dass die Spekulanten für die steigenden Rohstoffpreise verantwortlich sind. Auf dem realen, dem Spotmarkt, würden doch wieder die Regeln von Angebot und Nachfrage gelten und alles in Balance bringen. Was auf den Future-Märkten los sei, sei doch unerheblich. Ein Irrtum. Tatsächlich wirken sich die Future-Preise auf die echten Marktpreise aus, fand der Leiter der IFPRI-Abteilung für Märkte und Handel, Maximo Torredo, heraus. Er nahm die Märkte für Mais, Sojabohnen und Weizen unter die Lupe und stellte fest, die Realpreise folgen in den meisten Fällen den Future-Preisen. Die vermeintliche Zukunft fing an, die Gegenwart zu verändern. Hinzu kommt, dass jene, die tatsächlich noch reale Ware besitzen, durch die steigenden Future-Preise animiert werden, ihre Reserven zu horten, was wiederum den Preis befeuert. So hat der Einstieg der Finanzindustrie den einst so berechenbaren Lebensmittelmarkt vollkommen aus dem Gleichgewicht gebracht. Der Boom neuer Spekulationsmöglichkeiten auf den weltweiten Märkten für Getreide, Speiseöl und Vieh hat einen Teufelskreis geschaffen. Das schreibt Frederick Kaufmann, Autor des Harper's Magazine, in seinem Artikel »Wie die Wall Street Millionen hungern ließ und damit davonkam«. Auch seine Bilanz ist eindeutig. Je stärker die Rohstoffpreise für Lebensmittel steigen, desto mehr Geld fließt hinein, desto höher steigen die schon hohen Preise. Tatsächlich wuchs das Volumen der Indexfonds-Spekulationen bereits zwischen 2003 und 2008 um schwindelerregende 2300%. Laut FAO enden nur noch 2% der Rohstoff-Future-Verträge in einer realen Lieferung der Waren. 98% werden vorher verkauft von Investoren, die am schnellen Gewinn interessiert sind und bestimmt nicht an 1000 Schweinehälften. Es sind Akteure wie Goldman Sachs. Immer wieder Goldman Sachs. Über 5 Milliarden Dollar verdiente die US-Investmentbank im Jahr 2009 an Rohstoffspekulationen, mehr als ein Drittel ihres Nettogewinns. Was wir erleben, ist ein Nachfrageschock, der von einer neuen Kategorie von Akteuren an den wahren Terminbörsen herrührt, räumte der Hedgefondsmanager Michael Masters bei einer Anhörung vor einem US-Senatsausschuss zur Lebensmittelkrise 2008 ein. Die Zahl der Spekulanten, die mit dem Hunger Geschäfte machen, wird weiter zunehmen, solange der Markt nicht reguliert wird. Das fürchtet UNCTAD-Mann Flassbeck. Die Folgen wären verheerend. Steigen die weltweiten Preise auch nur um 10%, werden laut Weltbank weitere 10 Millionen Menschen unter die Armutsgrenze rutschen. Viele verhungern, obwohl es genügend Essen gibt. Sie können sich die Nahrungsmittel einfach nicht mehr leisten. Um die ordentliche Funktionsweise der Rohstoffmärkte wiederherzustellen, ist weltweit ein rasches politisches Handeln notwendig, schreibt die UNCTAD. Sie fordert mehr Transparenz auf den Rohstoffmärkten und strenge Regeln für die Marktteilnehmer. Hilfreich wäre es nach Ansicht der Experten, wenn Regierungen eigene Rohstoffreserven einführen würden. Bei plötzlichen Preissprüngen könnten sie die auf den Markt werfen, um die Preise zu drücken. Außerdem würde eine Transaktionssteuer helfen, die Finanzmärkte insgesamt zu bremsen und die Spekulation zu dämpfen. Doch eine Trendwende ist leider nicht in Sicht. Die Portfolios von gängigen Rohstofffonds repräsentieren heute alles, was in der Agrobranche Rang und Namen hat. Im DWS-Fonds Global Agribusiness der Deutschen Bank und dem RCM Global Agricultural Trends der Allianz, Werbespruch »Renditechancen fördern«, etwa finden sich Landwirtschaftsmultis wie ADM und Bungie, Düngemittelhersteller wie die Potash Corporation und Mosaic, Saatgutproduzenten wie Monsanto und Syngenta, dazu große Handelshäuser wie Tesco, Safeway und Tyson Foods. Wer also seinem Finanzberater glaubt, dass ein Investment in solche Fonds der Sicherung der Welternährung diene, der solle sich künftig zumindest darüber im Klaren sein. Solche Finanzanlagen sind Teil des Problems, nicht der Lösung. Das waren Auszüge aus einem Artikel des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Die Autoren heißen Horrend Knaup, Michaela Schießel und Anne Seid. Veröffentlicht im Spiegel Nummer 35, 2011, vom 29. August 2011. Écoutez Niemand's Land, une voix libre dans un monde qui ne l'est pas tellement, sur Contrabanda FM 91.4 Barcelone. Vive la liberté, l'égalité et la fraternité dans les ondes. Wir haben's gehört. Der Hunger ist eine Ware geworden. Der Hunger ist ein Geschäft. Je mehr Leute Hunger leiden, umso besser geht es den Spekulanten. Diesen Schluss müssen wir ziehen aus alledem, was wir gerade gehört haben, was wir letzte Woche übrigens auch in spanischer Sprache gesendet hatten, diesen gleichen Artikel, den El País übersetzt hat und vor drei Wochen ebenfalls in seinem Sonntagsmagazin publiziert hat. Hallo Werner, wie geht's? Einen wunderschönen guten Morgen. Mir geht's gut. Hast du auch Aktien gekauft? Ja, Wahnsinn. Irgendwo musst du ja dein Geld anlegen, ne? Ja. Und die Auswahl ist ja unheimlich groß. Ist ja unglaublich, sowas gab's noch nie. So viele Papiere gab's noch nie. Man kann ja alles kaufen. Aktien spekulieren, mit Devisen, mit Rohstoffen, mit Nahrungsmitteln. Ne? Ja, das Pentagon will ein Papier auf den Markt werfen, wo man Futures auf den nächsten NATO-Lynchmord kaufen kann. Du kannst also Papiere kaufen und kannst wetten, wer als nächster gelyncht wird. Und ganz oben auf der Liste stehen natürlich der Regierungschef von Syrien, an zweiter Stelle der Regierungschef des Iran und dann der Regierungschef von Nordkorea. Auch sie sind auf dem NATO-Lynch-Papier und das kannst du erwerben. Und das wird, glaube ich, fest verzinst zwischen 12% und 20%. Interessant wird es dann, ab dem Moment, wo du gerade mal eben 100 Millionen Euro locker hast, ne, dann lohnt sich's auch. Wirklich. Dann lohnt sich's und dann investiert doch mal 20 Millionen, damit das auch eintritt, was du gerade gekauft hast. Ja, mit kleineren Summen, das hat ja überhaupt keinen Wert, das ist ja langweilig. Ne? Ja. Kann ich ja gleich Fußball-Toto spielen. Hunger und Krieg. Das ist im Moment das Thema. Das sind im Moment die zwei Drogen, mit denen am meisten Geschäfte gemacht werden. Ich weiß nicht, ob jemand die Fotos gesehen hat aus der Wüste von Libyen. Da liegen Tausende von Boden-Luft-Abwehrraketen und Panzerraketen herum. Die liegen da einfach so in der Landschaft. Wahrscheinlich hat man die verteilt, um sie als Munitionsdepot nicht auf einen Haufen liegen zu haben, falls eine Bombe einschlägt, dass sie nicht alle gleichzeitig explodieren. Das war der einzige Schluss, den ich aus dieser Sache ziehen konnte. Weil die NATO hat ja auch Flächenbombardements vorgenommen und es sind ja ganze Städte in Schutt und Asche gelegt worden. Da hat man wohl die Munition in die Wüste geschafft, aber es hat nichts genützt. Die Raketen liegen nun da, Tausende. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die auch wirklich dann bei den richtigen landen, Al-Qaida, islamistischen Milizen und allem möglichen trüben Gesindel, das die dann auch einsetzen kann, um Passagierflugzeuge abzuschießen. Schöne neue Welt. Es gab damals in den 80er Jahren einen Atlas, der hieß Hunger und Waffen. Den gab es schon Anfang der 80er. Da wurde die Beziehung des Krieges und der Waffenhändler zum Thema Hunger dargestellt an Schautafeln und Landkarten. Tja, das hat sich weiterentwickelt, dieses System des Hungers. Jetzt kann man schon sagen, Hunger und Nahrungsmittel. Was gibt's denn Neues, Werner, aus dem Bereich Wirtschaft? Da ist doch einiges passiert. Es ist doch ein neues Rettungspaket geschnürt worden, ja. Ein Rettungsschirm. Ja. Darüber haben wir auch letzte Woche schon ein bisschen geredet, ne? Bankenrettungspakete oder Menschenrettungspakete. Jedenfalls haben sich unsere Chefs, unsere Regierungschefs und die Finanzminister und was da so alles gibt, wieder mal getroffen. Vorgestern am Mittwoch, am Mittwoch in Brüssel, ja. Und es wurden, hören wir uns an, was Sarkozy gesagt hat, also bis spät in die Nacht hinein haben sie sich Sorgen gemacht und diskutiert, was zu tun ist. Und dann endlich wurde die Sache beendet und dann sagt Sarkozy, wir haben wichtige Entscheidungen getroffen, die eine Katastrophe verhindert haben. Man hat das Maul sehr voll genommen. Oder wenn wir zu keiner Einigung gekommen wären, dann hätte nicht nur Europa, sondern die ganze Welt Schiffbruch erlitten. Ja, jedenfalls die Reaktion der sogenannten Märkte war ganz euphorisch. Ne? Dieses Gipfeltreffen in Brüssel war am Mittwoch. Und was passiert am Donnerstag? Die Börsenkurse gehen rauf. Bis zu 5% an einem Tag. Nur am Donnerstagabend haben sie dann wieder gemerkt, dass es eigentlich nur große Worte und bla bla bla und Sprechblasen waren, ne? Weil sie haben dann festgestellt, es gibt überhaupt keine Details eigentlich. Und am Freitag, also gestern, gab es schon wieder Verluste an der Börse. Also nicht nur in Europa, sondern auch in USA. Und gut, was ist greifbar dabei rausgekommen bei diesem Gipfel? Auf 50% sollen die europäischen Banken verzichten bei ihren Forderungen gegenüber Griechenland. Das hört sich ja erstmal ganz gut an. Nur, auch hier steckt wieder der Teufel im Detail. Das ist bis jetzt nur eine Idee. Ja, jetzt ist noch bis Dezember Zeit, dass das verhandelt werden soll, die Einzelheiten. Ne? 50% sollen sie jetzt verzichten und im Juli hieß es noch beim vorletzten Gipfel auf nur 21% verzichten. Aber das ist ein sogenannter freiwilliger Verzicht. Also die Banken sollen freiwillig darauf verzichten. Das ist deshalb wichtig, weil wenn sie darauf verzichten müssten, weil Griechenland seine Schulden nicht mehr bezahlen kann, dann würden diese CDS in Kraft treten, diese Credit Default Swaps, also das sind Versicherungen, die die Banken abschließen, wenn sie ihr Geld verleihen an die Staaten, zum Beispiel an Griechenland, kriegen sie zwar eine wahnsinnig hohe Risikoprämie, bei Griechenland ist es jetzt über 21%, ne? Aber natürlich ist ein Risiko dabei. Und dieses Risiko kann man versichern durch diese CDS. Ne? Und wenn jetzt Griechenland tatsächlich nicht mehr zurückzahlen könnte, sozusagen pleite wäre, dann müssten diese Versicherungen in Vorlage treten. Und dann wäre der Glatterratter starr, weil die haben natürlich auch nicht das Geld, weil die ja auch wieder damit spekulieren. Die könnten also die Banken, den Banken auch nicht raushelfen. Ne? Ja, und jedenfalls, wenn das dann am Ende tatsächlich 50% sein sollten, ja, das ist wie ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ist ungefähr der sechste Teil der Schulden, die Griechenland hat. Gut, man kann also annehmen, dass alles so weitergeht wie bisher. Italien musste auch schon am Donnerstag, einen Tag drauf, wollten die wieder, oder haben sie ihre Staatsobligationen angeboten auf dem Markt und mussten dann 6% zahlen. Also jetzt ist diese psychologische 6% Grenze erreicht, nachdem vor kurzem die psychologische 5% Grenze erreicht war und davor die psychologische 4%. Grenze für die Boni über 10 Jahre. Also Griechenland, wie gesagt, bezahlt Zinsen inzwischen mehr als 23%, im Vergleich dazu Deutschland 2%. Ja, und dann, also wie, wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass die auch dieser Gipfel wieder mal nichts demonstriert als völlige Hilflosigkeit der Regierung, hat sich dann natürlich gleich eine der Ratingagenturen zu Wort gemeldet, Fitch. Ja. Fitch ist beunruhigt, weil wenn die Banken auf 50% ihrer Forderungen verzichten müssen, das könnte von den Märkten als Zahlungsunfähigkeit gewertet werden. Ja. Gut, und dann, wer natürlich auch sich sofort zu Wort meldet, ist Goldman Sachs, ne, die zu bedenken geben, dass es Risiken wegen der Unklarheiten über die Beschlüsse des Gipfels gibt, dass keine Einzelheiten über das neue Instrument des ESF, des Europäischen Stabilitätsfonds, bekannt sind. Also es heißt, wurde jetzt offiziell erhöht von 440 Milliarden auf 1 Billion Euro. Auch da gibt's Leute, die sagen, es reicht nicht aus, sondern müssen am Ende 2 Billionen sein. Mit anderen Worten, kein Schwein weiß, wie das finanziert werden soll. Ne? Und deshalb gehen jetzt die Pilgerfahrten los nach China, zu diesen BRIC-Staaten, Russland auch, ne? Damit die Karre, die europäische Karre aus dem Dreck ziehen sollen. Und jetzt kann man also spekulieren, was dann China wieder als Gegenleistung verlangt, dass man zum Beispiel China nicht mehr unter Druck setzt, Umweltauflagen einzuführen, dass das Waffenembargo gegen China aufgehoben wird oder dass man keinen Druck mehr ausüben soll, dass den Yuan aufzuwerten. Und Goldman Sachs resümiert die Sache so: Es ist nicht klar, ob der neue Rettungsschirm ausreicht, den Investoren genügend Vertrauen einzuflößen, also sich selber, ja. Die hätten ruhig sagen können, es ist nicht klar, ob eure Maßnahmen genug sind, uns Goldman Sachs und natürlich anderen auch genügend Vertrauen einzuflößen. Das war eine kritische Betrachtung zum Thema Marktgeschehen, Bankenchaos und Startabzockerei. Was machen die eigentlich mit unserem Geld? Jeden Tag gibt es neue Verkündungen, Wechselbäder an Emotionen werden auf die Bürger niedergeschüttet und nachher ist das Geld einfach futsch, verzockt. Ihr hört Niemandsland, ihr hört eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Es ist Samstag, der 29. Oktober 2011, der Herbst ist da, endlich ist es ein bisschen kühler, frischer geworden, Regen ist gefallen, wir freuen uns natürlich, die Erde wird nass, die Kloaken werden durchgespült, die Kanalisation wird ein bisschen gereinigt. Da war doch einiges im Argen hier in Barcelona die letzten Wochen und Monate, 10% mehr Touristen und kein Regen. Da kann man sich vorstellen, was da aus den Abwässerkanälen zu riechen ist. Das ist kein Gag, sondern das ist wirklich eine Beschwerde, die wir hier vorbringen. Die Stadt ist auf so viel Massen einfach nicht angelegt. Da wird reingestopft, was nur geht. Und dann kommt das bei raus. Es müffelt und stinkt an allen Ecken. Barcelona Fun City. Latzhose, Geige und kritische Texte. Das sind sein Markenzeichen. Und wir sagen nicht, das war sein Markenzeichen, sondern das sind seine Markenzeichen. Seit über 4 Jahrzehnten ist Klaus der Geiger deutschlandweit als Straßenmusiker unterwegs und längst ist der streitbare Barde zu einer wirklich festen Institution geworden. Das Lied kennt ihr, Leute, da könnt ihr mitsingen, ruft Klaus der Geiger den Passanten zu, die im Halbkreis um ihn herum stehen. What shall we do with the kranken Banken? Stimmt er das bekannte englische Seemannslied mit umgedichtetem Text an. Lasst sie verhungern und steckt euer Geld unter die Matratze. Das Thema kommt an, die Leute applaudieren. Es ist ein guter Tag für Klaus den Geiger. Das ist nicht immer so. Als ich letztens gegen den Ausbau des Hafens in Köln angefiedelt habe, haben mich die Leute eiskalt stehen lassen, erzählt er. Nein, einfach ist das Brot des Straßenmusikers nicht. Allerdings genießt Klaus der Geiger die Freiheit zu musizieren, wann und wo er will, ohne von irgendwelchen Musikproduzenten gegängelt zu werden. Und wenn ich keinen Bock mehr habe, mache ich den Kasten zu und gehe mir einen trinken, lacht er spitzbübig. Klaus der Geiger ist fester Bestandteil der linken Protestkultur in Deutschland. Am meisten Bock hat Klaus auf Straßenmusik und darauf zu demonstrieren und seine Meinung kundzutun. Das gehört für ihn zum Handwerk. Wenn irgendwo in Deutschland eine linkspolitische Aktion gegen Atomkraft, Sozialabbau, Rassismus oder die Bankenkrise stattfindet, ist Klaus der Geiger in erster Linie mit dabei. Er ist ein Sprachrohr der Verlierer in der Gesellschaft. Er ist ein Politbade, der den Mächtigen im Land wütend auf die Finger klopft. Und wenn gerade keine Demo ansteht, schnappt sich das Protestsong-Urgestein sein Instrument, stellt sich mitten in die Fußgängerzone und singt laut, bissig und ehrlich heraus, was ihn gerade stört. Du musst natürlich etwas zu bieten haben, sonst bleibst du stehen und siehst aus wie der letzte Bettler, betont er. Das ist für unser Eins wirklich Horror. Und trotzdem, auf der Straße ist Klaus in seinem Element. Mit wirrer Mähne, Rauschebart und verrutschter Nickelbrille springt und hüpft er hin und her. Dann dricht er auf seine Geige ein, gibt sich, je nach Stimmung, derb und kräftig, kratzig oder zart und fröhlich. Man nennt ihn zu Recht auch Asphalt Paganini. Sein Instrument ist Straßenfiedel und Konzertvioline zugleich. Dazu gesellt sich seine laute Stimme, die wie ein Reibeisen klingt. Er schimpft, wettert, schreit und lacht. Man soll ihn hören und vor allem ihm zuhören. Harz ist richtig, Harz ist wichtig, Harzer Käse ist gesund, Esser, Fresser, Ackermänner werden dabei kugelrund, schmettert Klaus der Geiger den Passanten in Anspielung auf das Arbeitslosengeld Hartz IV beispielsweise in Montagsdemo an den Kopf und freut sich, wenn die Leute hitzig darüber diskutieren. Straßenmusik ist natürlich viel wirkungsvoller, als wenn du dich als einzelne Figur in eine Demo reinbegibst, sagt er. Du tönst ja da laut rum und stellst dich öffentlich zur Diskussion. Deswegen finde ich es sagenhaft, wenn meine Lieder die Menschen zum Nachdenken bringen. Normalerweise, so eine Erfahrung, interessieren sich nur wenige Leute für Politik. Wenn du es aber irgendwie hinkriegst, dann ist politisch orientierte Straßenmusik gesellschaftlich gesehen natürlich eine sehr sinnvolle Tätigkeit, findet Klaus. Deswegen bin ich Straßenmusiker geworden. Klaus der Geiger, der will politisch verändern, er will etwas erreichen, seine Melodien und Texte sind eingängig, er will die Welt verändern. Musik auf der Straße muss schnell wirken, provokant, zynisch und unversehens wieder poetisch und fast zärtlich. So kommt sie daher. Klaus singt und wiegt sich im Takt, als hänge davon sein Leben ab. Gelernt hat der Straßenmusikant das Geigenhandwerk schon als 8-jähriger Knabe, damals noch als Klaus von Wrochem. Er kam 1940 als Sohn einer großbürgerlichen Familie im Erzgebirge zur Welt. Als junger Mann studierte er dann zunächst an der Kölner Musikschule Klassik und später Avantgarde-Musik. Die hatte es ihm angetan, bis er wegen eines Pamphlets von der Uni Köln flog. Klaus ging in die USA und landete mitten in der Hippie-Bewegung. Verherrlicht den Tod, seid blind für das Leben, das kann euch Allah nicht vergeben. Erwählte Führer, in Christi Namen, geht auf mit der Hölle, ohne Erbarmen, vereint die Menschheit. Liebsten global, Hauptsache Geld und Erfolg, das ist eure Moral. Aus den USA zurück in Deutschland gründete der Wahlkölner eine Kommune, hängte die Klassik an den Nagel und mutierte zu Klaus dem Geiger, der sich konsequent dem etablierten Konzertbetrieb verweigerte. In den 80er Jahren tingelte er mit seiner Familie in einem Bauwagen quer durch die Republik. Und wenn das Geld knapp wurde, stellte er sich auf die Straße und sang. Es gibt wohl kaum eine Fußgängerzone, die Deutschlands bekanntester Straßenfiedler noch nicht unsicher gemacht hätte. Und verrückt. Sein politisches Engagement brachte Klaus dem Geiger unzählige Prozesse ein, sogar mehrere Gefängnisstrafen. Und auch von den Passanten gibt es nicht nur Zuspruch. Boah, die haben mich vielleicht oft stehen lassen, meint er mit einem Schulterzucken. Wie oft bin ich wütend und frustriert nach Hause gegangen. Hab's alle schon mal erlebt und gesehen. Es ist ja da. Man kann hingehen. 71 Jahre alt ist Klaus der Geiger mittlerweile. In einem Alter, in dem andere längst den Ruhestand genießen, denkt der unverdrossene Kämpfer für Gerechtigkeit noch lange nicht ans Aufhören. Noch immer lebt er mit seiner Frau Ulla in der alten Kommune-WG im vierten Stock, Altbau ohne Aufzug. Die alten Kommunadenfreunde wohnen alle in der Nähe und bis heute hilft man sich gegenseitig. Dann nur dafür und nicht für Krieg. Und Hass und Rache. Denn Leben ist eine heilige Sache. Das zu erkennen, sind wir hier. Und wenn wir kämpfen, dann nur dafür. Klaus muss sein Geld nicht mehr nur als Straßenmusikant verdienen. Er ist gern gesehener Gast bei Konzerten anderer Bands. Außerdem leitet er voller Inbrunst das Orchester des Kölner Kultursalons, wo er seine avantgardistische Vergangenheit mit schräger Musik auslebt. Reich ist er damit nie geworden, aber glücklich. Hauptsache, er kann auf die Straße gehen und für eine bessere Welt fiedeln. Wenn ich dann spiele und es geht gut, und eigentlich geht es öfters gut als schief, dann stehen die Leute zu Hunderten in einem großen Kreis und sind total stark, sagt er mit leuchtenden Augen. Eine unglaubliche Energie gibt es da zurück. Das ist der Sinn der Straßenmusik. Autorin ist Frau Susanne Kurz, erschienen auf der Webseite der Deutschen Welle. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 29. Oktober 2011, die vermischten Katastrophen und Nachrichten hier im Niemandsland. Da ist zuerst einmal die Top-Meldung zum Thema Geheimdienste und Deutschlands Beteiligung am Lynchmord der NATO an Gaddafi. Der libysche Diktator Muammar al-Gaddafi ist am vergangenen Donnerstag offenbar mit deutscher Hilfe aufgespürt worden. Seit Wochen schon war dem Bundesnachrichtendienst BND der genaue Aufenthaltsort Gaddafis in dessen Heimatstadt Sirte am Mittelmeer bekannt. Der BND verfügt traditionell über ein dichtes Quellennetz im Nahen Osten und wusste genau, wo sich Gaddafi vor den Rebellen versteckt hielt. Aus Sicherheitskreisen hieß es jedoch, es seien keine Geodaten mitgeteilt worden, die zu einem gezielten Angriff auf Gaddafi hätten führen können. Den NATO-Partnern dürfte trotzdem klar gewesen sein, wo Gaddafi sich aufgehalten hatte. Als der Diktator schließlich am vergangenen Donnerstag versuchte, aus Sirte zu flüchten, beschossen französische Kampfflugzeuge von Herrn Sarkozy und Frau Carla Bruni seinen Konvoi. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich der BND in einen Krieg einmischt, an dem Deutschland offiziell nicht beteiligt ist. So war es auch beim Irakkrieg 2003. Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder lehnte eine Teilnahme vehement ab. Deutsche Agenten versorgten die USA allerdings mit Informationen aus Bagdad, gaben ihnen also Ziele an, die zu bombardieren waren. Als die NATO nach Beginn der libyschen Revolution im März begann, der sogenannten libyschen Revolution, Luftschläge gegen Gaddafis Truppen vorzubereiten, hatten sich die Deutschen im UNO-Sicherheitsrat die Stimme enthalten. Ein etwaiger BND-Handel mit Informationen über den monatelang gesuchten Diktator könnte geeignet sein, politische Schaden wieder gut zu machen, so heißt es auf der Spiegel Home-Seite. Andererseits dürfte damit die Debatte entbrennen, ob der BND den Tod Gaddafis mitzuverantworten hat. Hat er. Bleiben wir beim Thema Libyen. Die junge Welt vermeldet, Libyen ist frei für die Scharia. Während der sogenannte Nationale Übergangsrat, der NTC, am Sonntagabend offiziell die vollständige Befreiung Libyens mit seinen Städten, Dörfern, Hügeln, Bergen, Wüsten und Lüften verkündete, setzte die NATO ihre Luftangriffe auf das nordafrikanische Land fort. Allein am Wochenende wurden insgesamt 24 Kampfeinsätze geflogen, teilte die Militärallianz am Montag auf ihrer Homepage mit, verschwieg jedoch, welche Ziele dabei attackiert wurden. Unterdessen wird in der lange umkämpften Stadt Sirte das Ausmaß der Zerstörungen sichtbar. Die US-Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch teilte am Montag mit, sie habe in einem Hotel in Sirte die Leiche von 53 mutmaßlichen Anhängern des langjährigen Staatschefs Muammar al-Gaddafi entdeckt, die offenbar Mitte Oktober in dem von NTC-Kämpfern kontrollierten Gebäude ermordet wurden. Die meisten Einwohner sind aus der Stadt geflohen oder verlassen Sirte jetzt, das berichtet AFP. Oma Beifalder aber wolle bleiben. Mit einem Dutzend Verwandter versuche er, sein zerstörtes Haus notdürftig instand zu setzen. Die Wohnräume seiner Familie seien mehrfach geplündert worden. Einmal waren es die Truppen von Gaddafi, einmal die sogenannten Revolutionäre, erzählte Beifalder dem Reporter. Für uns sind sie alle gleich. Alles anders machen will hingegen NTC-Chef Mustafa Abdul Jalil. Bei der sogenannten Befreiungsfeier am Sonntagabend verkündete er vor tausenden Menschen, künftig werde die Scharia die Grundlage aller Gesetze des nordafrikanischen Landes sein. Vorschriften, die im Widerspruch zum Islam stünden, würden annulliert. Dazu zählte er, Agenturberichten zufolge, ausdrücklich auch das bestehende Familienrecht. Schon bisher durfte ein Mann in Libyen bis zu 4 Ehefrauen haben. Er brauchte dazu allerdings die Einwilligung seiner ersten Frau. Jalil will diese Beschränkung nun aufheben. Also Frauen, freut euch. Ihr könnt jetzt gekauft werden von einem Mann, der vielleicht schon 8, 9, 10, 11 Frauen hat. Natürlich von den Reichen. Sultan Al-Qassemi, ein laizistischer Journalist aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, kommentierte dies über seinen vielgelesenen Twitter-Account, Zitat, Islamische Republik Libyen, gebracht von der NATO. Der frühere kubanische Präsident Fidel Castro warf der NATO in einer Montag vom Internetportal Cuba Debate veröffentlichten Reflexion vor, zum niederträchtigsten Repressionselement in der Geschichte der Menschheit geworden zu sein. Für Bundesminister Guido Westerwelle sind in Libyen hingegen Angst und Unterdrückung der Hoffnung auf Frieden und Freiheit gewichen. Auf der Homepage des Auswärtigen Amtes hieß es, Jalil habe als nächste Schritte hervorgehoben, dass binnen 30 Tagen eine Übergangsregierung gebildet werden solle, die die Wahl einer verfassungsgebenden Versammlung vorbereitet. Die religiösen Parolen verschweigen Deutschlands Diplomaten lieber. Davon ist unter ihnen nicht die Rede. Der apostolische Vikar in Tripolis, Giovanni Innocencio Martinelli, kritisierte noch einmal die NATO-Intervention gegen Libyen. Zitat, dieser Krieg hätte doch verhindert werden können und es ist völlig unverhältnismäßig, mit geballter Militärmacht einem einzelnen Menschen 9 Monate lang nachzustellen, sagte er Radio Vatikan zufolge. Er räumte jedoch zugleich ein, aber ich merke jetzt auch, dass die Befreiung für das libysche Volk eine verdiente ist. Diese Menschen haben unter 40 Jahren Diktatur gelitten. Gaddafi habe zwar viel für die Religionsfreiheit getan, zugleich habe er aber den Islam gepredigt und Hinrichtungen angeordnet. Wie brachte er das zusammen? Santiago de Chile, Washington. Mit spektakulären Besetzungsaktionen haben Chiles Schüler und Studenten am Donnerstag Ortszeit eine neue Protestwelle begonnen, mit der sie den Druck auf die Regierung von Staatschef Sebastián Piñera aufrecht erhalten wollen, endlich einen Kurswechsel in der Bildungspolitik des südamerikanischen Landes einzuleiten. Studentenführerin Camila Vallejo unterstrich, wir wollen aufrütteln und für unsere Sache werben. Dazu unterbrachen die Studenten am Donnerstag in Valparaíso das Programm des Fernsehsenders der örtlichen katholischen Universität. Der Sprecher der Studentenvertretung dieser Hochschule, Felipe Garrido, erläuterte gegenüber Junge Welt, dass man so gegen die Berichterstattung in den chilenischen Medien protestieren wolle. Diese hätten die friedlichen Proteste kriminalisiert. Es ist unser Recht und unsere Pflicht, den öffentlichen Raum zu besetzen, um den Bürgern zu zeigen, dass wir weiterhin für bessere Bildung kämpfen wollen und dabei friedlich vorgehen, unterstrich Garrido. Die Polizei sah das erwartungsgemäß anders und nahm etwa 30 Teilnehmer der Aktion im Fernsehsender selbst fest. An den Protesten in der Hafenstadt hatten sich zuvor etwa 600 Schüler und Studenten beteiligt, obwohl diese von den Behörden nicht genehmigt worden waren. Die Occupy-Bewegung selbst sieht sich vor allem in den USA zunehmendem Druck ausgesetzt. So war am Dienstag bei der Räumung eines Protestcamps in der kalifornischen Stadt Oakland ein Teilnehmer durch eine Polizeikugel schwer verletzt worden. Der Mann kämpft um sein Leben. Der frühere US-Soldat, der 2 Einsätze im Irak hinter sich hat, ironischerweise, schwebt am Freitag noch immer in Lebensgefahr. Die Ärzte beurteilen seinen Zustand als kritisch. Er hat also alle Scharfschützen und sogenannten Al-Qaida-Kämpfer und Schiiten im Irak überlebt, um dann in einer friedlichen US-amerikanischen Stadt einen Kopfschuss zu bekommen. Mit Mahnwachen und Kundgebungen protestierten die Empörten seither gegen die Staatsgewalt. Auch in Deutschland wollen die Occupy-Aktivisten ihre Aktionen fortsetzen. Für den heutigen Samstag kündigten sie Demonstrationen unter anderem in Frankfurt, Berlin und Hamburg an. Wir zitieren jetzt einmal den Journalisten Peter Schollatour. Der hat auf die Frage, ob er den Nordafrikanern empfehlen würde, unsere Demokratie zu kopieren, Folgendes geantwortet. In Anspielung auf Libyen. Sie können es selbst nicht wollen, wenn Sie sehen, welche wirtschaftlichen und sozialen Probleme uns zu schaffen machen und wie ohnmächtig unsere Parlamente sind. Das sagt ein alter Fuchs des Journalismus, ein weltgewandter Mann, Peter Schollatour, der sich wirklich auf der Welt auskennt. Wenn er, nicht wer dann sonst. Bitte versuchen Sie mich im Buckingham-Palast zu erreichen und verleihen Sie die Suite Ihrer Majestät. Ich sitze dort auf dem Bett. Ciao. Schukai-Werbung aktuell. Eine Meldung aus Heidelberg zum Thema rot-grüne Spitzeleien. Die grün-rote Landesregierung in Stuttgart tut nach Einschätzung der antifaschistischen Initiative Heidelberg, AIHD, alles, um die Umstände des Spitzeleinsatzes gegen Linke zu vertuschen. Dies habe die Antwort auf eine parlamentarische Anfrage zum Heidelberger Spitzelskandal ergeben, wie die AIHD am gestrigen Freitag mitteilte. Das Innenministerium unter einem gewissen Herrn Reinhold Gall von der SPD weigert sich demnach, Auskunft über Art und Umfang des Einsatzes verdeckter Ermittler zu geben. Trotzdem habe der innenpolitische Sprecher der Grünen im baden-württembergischen Landtag und Initiator der Anfrage, Uli Skeckel, mitgeteilt, er betrachte die wesentlichen Fragen als geklärt. 1, 2, 3, 4... 6, Zusatzzahl 7. Worum geht's? Im Dezember 2010 war in Heidelberg von linken Aktivisten der LKA-Spitzel Simon Brommer enttarnt worden, der unter dem falschen Namen Simon Brenner fast ein Jahr lang die außerparlamentarische Linke in Heidelberg ausspioniert hatte. Im Wahlkampf und kurz nach dem Regierungsantritt hatten SPD und Grüne eine umfassende Aufklärung des Skandals versprochen. Die Aufklärung, die dann natürlich niemals kam. Moskau. Der sowjetische Partei- und Regierungschef Leonid Brezhnev vom Wunsch des deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl hörte, Moskau zu besuchen, erlitt er einen tödlichen Herzanfall. Thema Cyberangriffe. Hinter dem neuen Schadsoftware Doku vermutet das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI staatliche Institutionen. Die Machart des Programmes und die Vorgehensweise der Urheber sprechen für eine Professionalität, wie sie gemeinhin nur in nachrichtendienstlichen und militärischen Kreisen sowie im Bereich der hochklassigen Wirtschaftsspionage gibt. Das sagt Stefan Ritter, Leiter des BSI-Lagezentrums. Die IT-Sicherheitsfirma Symantec hatte über die Existenz der neuen Schadstoffsoftware vergangene Woche erstmals berichtet. Aufgetaucht war sie in Ungarn. Laut Ritter handelt es sich bei Doku um eine Art elektronische Aufklärungsdrohne. Die kleine Späßsoftware, die nach den Dateinamen getauft wurde, die sie selbst anlegt, DQ, hatte es dabei unter anderem offenbar auf Anbieter von Internetsicherheitszertifikaten abgesehen. Sie sind im Netz ein wichtiger Vertrauensbeweis und Vertrauensausweis, mit dem man sich bei den eigentlichen Zielen einschmuggeln kann. Hektisch fahndeten viele Unternehmen in den vergangenen Tagen nach Netzwerkverkehr mit einer spezifischen indischen IP-Adresse an diesen Kontrollserver geschickte Doku seine Aufklärungsergebnisse zurück. In deutschen Firmen blieb die Fahndung offenbar ergebnislos. Beim BSI lagen Ritter zufolge bis Freitagabend keine Erkenntnisse über einen Befall bei deutschen Unternehmen oder Institutionen vor. Das heißt, es gibt Drohnen, die unbemannt Dörfer, Städte, Moscheen, Siedlungen, Gehöfte, Zäune, Straßen bombardieren. Und es gibt Drohnen, die im Internet die Computer anderer Leute ausspionieren. Reinhold Messler brachte seine Frau in die Eiger Nordwand zur Entbindung. Kurznachrichten noch einmal. Also Staudammbaustelle in Brasilien besetzt, USA Polizistenmörder hingerichtet, erneut 20 Menschen in Syrien erschossen, NATO will offenbar den Libyenkrieg, ihren Libyenkrieg beenden, Litauen sperrt Luftraum für Syrien, aha, Litauen sperrt seinen Luftraum für Syrien. Kenianer nehmen eine Hafenstadt ein, Dutzende Tote mal wieder bei Anschlag in Bagdad und dann eine Meldung aus Spanien, die ist nicht schön. Die kommt aus Madrid. In Spanien steigt die Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit hier in Spanien ist im dritten Quartal auf 21,5% gestiegen. Das ist nur die offizielle Zahl. Wir sprechen jetzt nicht von den Dunkelziffern. Das entspricht einer Zunahme um einen halben Prozentpunkt im Vergleich zum zweiten Quartal. Das Nationale Statistikinstitut teilte mit, 4.978.300 Menschen wären ohne Beschäftigung. Ja, zu diesem Thema 21,5%, was entspricht 4,98 Millionen Arbeitslose. Sogar nach den Kriterien von Brüssel sind es schon über 5 Millionen, nämlich 5,1 Millionen. Die 4,98, die kommen von der spanischen Regierung. Das mit der Arbeitslosigkeit ist so ähnlich wie bei den Risikoprämien, bei den staatlichen Schuldverschreibungen. Ne? Es gibt immer neue Rekorde, immer neue psychologische Schwellen, die überschritten werden. Also jetzt bei sind wir über 5 Millionen. Und wie geht's weiter? Die jetzt Arbeitslosen, können sie die Sicherheit oder auch nur das Gefühl haben, dass jetzt der Höhepunkt erreicht ist? Keinenfalls, ne? Keinenfalls. Die Unternehmen haben weiterhin keine Gewinnerwartungen für die Zukunft, investieren nicht, die Banken rücken keine Kredite raus, die öffentliche Hand, immer weitere Haushaltskürzungen, also auch von hier zum Beispiel Investitionen in Infrastruktur, sind keine Impulse zu erwarten. Und was heißt das? Bei dieser Zukunftsperspektive geben auch die Leute kein Geld aus, ne? Die Käufer halten sich zurück, sie konsumieren nicht, ne? Es kann ja noch schlimmer kommen. Also auch von der Inlandsnachfrage her ist nichts zu erwarten. Und wir sind Augenzeugen einer neuen Rezession, die jetzt anfängt. Also es wird immer noch so weitergehen, immer noch schlimmer werden, solange wir nicht dieses Ausbeutergesocks hier endlich wegkriegen, diese Parasiten und ihre Marionetten, die Politiker. Athen. Spontane Proteste gegen die Regierungspolitik begleiteten am gestrigen Freitag in vielen Städten die traditionellen Festlichkeiten zum Nationalfeiertag, dem sogenannten Okschi-Tag, dem Nein-Tag. In Thessaloniki besetzten tausende Demonstranten den Boulevard vor der Ehrentribüne und vereitelten die dort sonst übliche Militärparade. Auch andernorts mussten die Paraden abgebrochen werden. Die als Ehrengäste anwesenden Politiker wurden teilweise wüsten Beschimpfungen, Eier- und Plastikflaschenwürfen ausgesetzt. In Athen und vielen anderen Städten trugen die paradierenden Schüler und Musiker schwarze Bänder um den Arm, wandten ihre Gesichter demonstrativ von den Ehrentribünen weg und setzten die Musik bei Eintreffen vor den Honoratioren aus. Bei den heutigen Feierlichkeiten habe sich das Ausmaß der Wut des Volkes gezeigt, kommentierte die Kommunistische Partei Griechenlands, KKE, die Proteste. Die griechische Linksallianz Syriza bezeichnete sie als würdige Fortsetzung der besten kämpferischen Traditionen des Volkes um nationale Würde, soziale Gerechtigkeit und Demokratie. Anspielend auf den Anlass des Nationalfeiertags, die Weigerung Griechenlands, sich 1940 dem Ultimatum Mussolinis zu beugen, erklärte Manolis Gletsos, Widerstandskämpfer und Nationalheld, vor 71 Jahren habe das griechische Volk sich der militärischen Invasion widersetzt. Heute, so Gletsos, verkündet das Volk sein Nein gegenüber der Unterordnung des Landes unter die Troika und seine Umwandlung in ein Protektorat. Mit Troika meinen sie natürlich die Troika aus Banken, Europäische Landesbank, Weltwährungsfonds und den Regierungen der EU. Ja, da gibt es Geschichtsbewusstsein, Klassenbewusstsein und Stolz. Auch ein gewisser Stolz, der muss einfach da sein, wenn man den nicht hat. Und natürlich auch kriecht, zu Kreuze kriecht und Ja sagt zu diesen unverschämten Frechheiten, die uns da wirklich zugemutet werden, dann kann man den Leuten wirklich nicht helfen. Nehmen wir uns ein Beispiel an diesen mutigen und stolzen Griechen und seien wir auch hier frech, wütend und mutig. Gerade wenn man jung ist, findet man sich sehr stark und sehr überlegen. Das ist natürlich und auch nicht unbedingt ein schlechter Charakterzug. Musik. nicht mehr. In Träumen fehlt ein Gesicht, war mal da, ist lange her. Dein Schatten wird lange bahnen auf dem Weg, der vor dir liegt. Vorbei ist mit der Gewissheit, es gibt keine Garantie. Wir leben, wir sind Glücksmaschinen. Wir sind noch lange nicht ausgeschieden. Uns kann man wohl mal was bedienen. محيط اهو محيط عندنا احنا اهو الساتو ضد الناتو اهو. Das ist die Stimme des totgeschlagenen Muammar al-Gaddafi, die wir da im Hintergrund hören, des Diktators, der 40 Jahre lang Libyen regiert hat, regiert natürlich wie ein feudales Gut. Das ist eine seiner berühmten Reden, die ist hier im Internet. Man sieht eine riesige Menschenmenge in Tripolis mit Plakaten, um ihn zu unterstützen. Nun ist er tot und die Frage ist nun, welches Modell von Demokratie soll denn dieses Land bekommen? Wer kann denn Demokratie bringen? Der Internationale Währungsfonds, würde der Demokratie nach Libyen bringen? Wir sagen nein. Die NATO selber kann die NATO-Demokratie nach Libyen bringen, nachdem sie die Städte in Schutt und Asche gelegt hat? Nein. Woher kann also die Demokratie nach Libyen kommen? Hören wir einmal unseren alten Freund Gerhard Polt. Ladies and gentlemen, it is me a pleasure today to be here in Africa, in your nice country of Churangrati. My dear Churangratlas, before I start my speech now, please let me give you the kindest regards and greetings of our Minister President, Dr. Edmund Stoiber, of our Bishop, Dr. Wieshoy, and last not least of the Emperor Franz Beckenbauer. Ladies and gentlemen, the Franz Seidel Stiftung in Wildbad Kreuth kindly asked me to instruct you to teach you the most modern form of government today of democracy. Democracy, ladies and gentlemen, democracy, and this might interest you, especially here in Africa, democracy, what is it? Democracy, ladies and gentlemen, has a very long and very old tradition in Bavaria. Yes. The roots go back, far, far back to a man called Plato. Plato was an old Greek from Greece. The next was an old Roman, Cicero. We correctly pronounce Cicero. We do not say Caicero. But, ladies and gentlemen, attention please, because the most important of these three holy kings of democracy was our political genius from Bavaria, Dr. Müller, or as we call him in Bavaria, the Ochsensepp. Ladies and gentlemen, Ochsensepp from Bavaria himself gave the idea of democracy a new power and a new vitality by giving simple answers to very simple questions. A typical Ochsensepp question, for example, was the question, what do Democrats actually want? What want the Democrats? Democrats, ladies and gentlemen, always want to have a majority. A majority, but how can we get a majority to influence the people? If you want to have a majority, ladies and gentlemen, you must keep and have your own press. As we have in Bavaria, for example, the Miesbacher Merkur. You must need to have your own radio station, as we do have in Bavaria, for example, the Bayerischer Rundfunk, to tell the majority what the majority wants. Ladies and gentlemen, yeah, with a minority you cannot rule. Ladies and gentlemen, the old Romans and the old Greeks in the older times, they honored their gods, sacrificing them to get in an harmony with the gods in heaven. They sacrificed jewelry, gold, silver, wine, beer, and other drinks to get the harmony with the gods. In Bavaria, the Bavarian citizen of today sacrifices his identity to the party to get a fry beer. Ladies and gentlemen, the idea of fry beer in Bavaria is deeply religious. The more you drink, the more the idea of democracy becomes visible. Ladies and gentlemen, our Bavarian Verkehrsminister Dr. Wieshoy himself got the Bayerische Verdienstorden when he achieved 1.99 promille. Ladies and gentlemen, only a Verkehrsminister who can drink so much, can do so much for democracy. What you need to have, and a Bavarian democratic Verkehrsminister needs to have, is a very good constitution. A Bavarian constitution, or we say a Bayerische Verfassung. Ladies and gentlemen, let me say at the end of my speech and my greetings of our Minister President Dr. Edmund Stoiber, and you can be insured, we in Bavaria, we do not see black for your future in Africa. And I wish you by heart really a happy democracy. Goodbye, ladies and gentlemen. Goodbye. is over. Das ist Hamburg. Das ist Jan Delay mit seinem älteren Freund Udo Lindenberg. Democracy. Democracy. Werner, was denkst du? Das ist doch wohl die Demokratie, die sie nach Afrika bringen werden. You need the majority, you need the press, you need the radio station and then you can say what the majority wants. Da kann man richtig neidisch werden auf die Afrikaner. Ne? Ich glaube, wir könnten das also auch gut gebrauchen hier noch mehr. The majority. Democracy hier in Spanien. Ne? Ja. Also nur die letzten Beispiele. Ne? Diese brutalen Zusammenstreichung der öffentlichen Haushalte, die Privatisierung der Sparkassen oder mal ein anderes Beispiel, dass den Amerikanern Rota als Stützpunkt zur Verfügung gestellt wird. Das passiert ja alles ohne jede öffentliche Diskussion. Ja, das stand in keinem Wahlprogramm drin von keiner Partei. Es gibt kein Referendum dazu, ne? Höchstens wird es noch mit der Opposition, mit der PP ausgemauschelt, ne? Und dann kriegst du es vorgeknallt. Also das ist unsere Demokratie hier, ne? Ich finde, wir könnten auch mehr Demokratie gebrauchen. Kriegen wir aber nichts ohne weiteres. Im Gegenteil, Demokratie wird abgebaut, demokratische Rechte werden immer mehr beschnitten und das ist ja nichts Neues. Es ist ja nicht so, als hätte man diese glorreichen Dinge allemal so schön gehabt, sondern es geht immer zentimeterweise voran oder meterweise wieder zurück. Sobald die Herrschaften sich stark genug fühlen und demokratische Gepflogenheiten, Traditionen abgebaut werden, dann geht das manchmal im Eilmarsch wieder zurück, zum Teil auch wieder zurück in den Feudalismus. Das heißt, die alten Strukturen waren nie weg. Die antidemokratischen, feudalistischen und diktatorischen Strukturen, die existieren einfach in dieser Gesellschaft. Die existieren in jedem Betrieb, in jeder Firma, wo ein Boss entscheidet über das Wohl und Wehe der Angestellten. Das ist keine Demokratie. Das ist eine Wirtschaftsdiktatur, die wird akzeptiert, die ist da, die koexistiert inmitten einer Demokratie, die, so mangelhaft sie auch ist, immerhin doch einen gewissen Schutz bietet vor den größten Schweinereien. Das heißt, der Gutsherr kann nicht mehr hingehen in die Häuser der Familien und kann sich die jüngste Tochter aussuchen und die mit auf seinen Gutshof nehmen und die da tagelang sich vorknöpfen. Solche Missbräuche gibt es partiell, aber nicht mehr generell als Gewohnheitsrecht der Herrschaften. Ja, sei denn nicht der Gutsherr heißt Strauß-Kahn oder Berlusconi. Ja, diese Gutsherren existieren natürlich, das ist richtig, ja. Nur irgendwann kriegen die es doch mit der Justiz zu tun, früher oder später. Das ist vielleicht der Fortschritt. Ob die Justiz dann gegen die gekauften Parlamente ankommt, die Berlusconi und Strauß-Kahn und die anderen Herrschaften sich kaufen, die Abgeordneten, die Richter, das ist natürlich eine andere Frage. Die kann man dann wieder kaufen und die Rechte auch wieder sich wegkaufen lassen. Aber immerhin, es gibt Mechanismen, die da sind und die wollen wir natürlich auch gebührend feiern und loben. Nur, es ist nicht genug. Es ist lächerlich. Man kann ja auch nicht nur Abgeordnete im Parlament kaufen, sondern auch Richter. Ne? Und dann wird man freigesprochen. Diese Beispiele haben wir ja auch. Nee, aber trotz allem bin ich eigentlich guter Dinge. Ja? Eine vergleichbare Situation jetzt hatten wir ja vor 80 Jahren, ne? Sagen wir 1929. Und da haben wir ja unsere Eltern, unsere Großeltern gehört, was damals passiert ist, Weltwirtschaftskrise, dann nachfolgender Faschismus, in Deutschland die Nazis und so weiter. Und wenn wir sie dann gefragt haben, unsere Eltern und Großeltern, ja, was habt ihr denn damals gemacht, dann, was haben wir zur Antwort bekommen? Ja, da konnte man nichts machen und das haben wir alles gar nicht gewusst und so. Und jetzt, 80 Jahre später, haben wir wieder so eine Situation, ja, wo es auch auf der Kippe steht. Und wenn wir jetzt in der Zukunft gefragt werden von unseren Kindern oder unseren Enkeln, was habt ihr denn damals gemacht bei dieser Krise? Ja, sagen wir 2010, 2011, ne? Schon einfach deshalb, dass wir dann nicht auch beschämt sagen müssen, ja, man konnte ja nichts machen und so, wir haben Fußball geguckt und schwachsinnige Fernsehprogramme angeguckt. Schon deshalb müssen wir uns einmischen, ne? Uns einklinken, Widerstand organisieren, demonstrieren gehen, auf der Straße kämpfen, ja, wie diese Studenten in Chile, was du vorher erzählt hast, ne? Druck ausüben auf die Regierung, wie es überall zunehmend passiert, in den USA, Occupy Wall Street, Griechenland, Portugal, Deutschland, Spanien, ja, 15 M, da muss es lang gehen, hier müssen wir immer noch mehr radikaler werden und da ansetzen. Ihr sollt die verfluchten Tarife abbauen, ihr sollt auf euren Direktor vertrauen. Kein Betriebsrat quatscht uns mehr rein, wir wollen freie Wirtschaftler sein. Keine Kartelle in unserem Revier, ihr nicht, aber mir. Wir bilden bis in die weiteste Ferne Stress, Kartelle, Verbände, Konzerne, diktieren die Preise und die Verträge. Ein Schutzgesetz sei uns im Wege. Gut organisiert sitzen wir hier. Ihr nicht, aber wir. Wir brauchen euch einzeln an die Gewehre. Das ist die neueste Wirtschaftslehre. Vorbildlich wirken für unsere Idee die Offiziere der alten Armee. Die Stahlhelm und die Hitlerleute. So war es gestern, so ist es heute. Und wisst ihr, was gespielt wird hier? Ihr nicht, aber wir. Zum Schluss ein bisschen Musikinformationen hier im Niemandsland. Es gibt ein neues Album von Herrn Peter Licht. Den haben wir ja gerne gespielt hier im Niemandsland mit seinen tollen Liedern. Besonders ein Lied vom Ende des Kapitalismus war hier ein Hit. Wochenlang Nummer 1 in der Niemandsland-Hitparade. Und nun eben etwas Neues. Der Kölner Peter Licht, Schöpfer des Hits Sonnendeck zum Beispiel, huldigt auf seinem 5. Studioalbum Das Ende der Beschwerde dem Pop. Textlich geht es um Auflösung, iPhones und dass sie stets verändern müssen in dieser Welt. Bis heute weiß man nicht genau, ob Peter Licht ein Künstlername ist oder nicht. Seine Alben tragen Titel wie Lieder vom Ende des Kapitalismus, seine Songs heißen Wettentspannen oder Die transsilvanische Verwandte ist da. Kurzum, Peter Licht macht merkwürdige Sachen, ob als Popsong, Theaterstück oder Prosatext. Das neue Album von Peter Licht heißt Das Ende der Beschwerde und paart rätselhafte Texte mit höchst eingängiger Musik. Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck, so sang er vor 10 Jahren in seinem bis dato größten Hit. Peter Licht, der Musiker aus Köln, der nebenher noch Bücher und Theaterstücke schreibt, war schon damals nicht leicht zu verstehen. Das Lied, in dem es um das Sterben geht, wurde schließlich zum Sommerhit. Sein 5. Studioalbum, Das Ende der Beschwerde. Der Titel geht nicht nur schön über die Lippen, er ist auch ernst gemeint. Wo es in den Vorgängeralben noch um Melancholie, Gesellschaft und das Ende des Kapitalismus ging, soll jetzt mal Schluss sein mit dem Jammern. Stattdessen Optimismus, Flucht in schöne Welten, neue Ideen und die Aufforderung, den Barmann zu schütteln. Ich schlage vor, wir hören uns den Titelsong dieses Albums an, Das Ende der Beschwerde von Herrn Peter Licht, von seinem neuen Album, mit dem gleichen Titel natürlich, Das Ende der Beschwerde. Peter Licht, mal gucken, ob der Song jetzt auftaucht. Ich habe hier den kleinen Player eingeschaltet. Der braucht ein bisschen, warten wir einen Moment. Der kommt nicht, dann muss ich ihn im YouTube suchen. Währenddessen noch ein paar Informationen über dieses Album. Musikalisch kommt das Album so süß und poppig daher wie Kirmes Zuckerwatte. Das sagt die Kritik, das sagt Frau Eva Kutensohn auf der Homepage von der Deutschen Welle zu diesem Album. Klingt natürlich nicht sehr, sagen wir mal, schmeichelhaft. Peter Licht, Gewinner des Ingeborg-Bachmann-Publikumspreises, hat mit Entertainment keine Probleme. Pop ist eben auch so ein Treibsatz, meint er. Der Größenwahnsinn, der zum Beispiel bei den Pet Shop Boys im Pop drin steckt, passt sehr gut zu bestimmten Texten. Zusammengefasst und in Anlehnung an Rainer Maria Rilke heißt das bei Peter Licht, dass wir unser Leben ändern müssen. Das ganze kollektive Bewusstsein suggeriert, dass niemand okay ist, so wie er ist. Es sind nur änderungswürdige Wesen unterwegs und das ist natürlich ein sehr effektives System. Obwohl man den Ansprüchen nie zu genügen scheint, sieht Peter Licht das schon wieder positiv. Sozusagen als Chance der Veränderung durch stete Arbeit am Ist-Zustand. Dennoch. Ob das Ende der Beschwerde immer wörtlich genommen werden kann, lässt sich manchmal bezweifeln. Wenn man aber sein Leben dadurch ändern kann, dass man dieses Album hört, dann macht es wenigstens Spaß. Über den musikalischen Unterhaltungswert kann man sich definitiv nicht beschweren. Das war die Kritik von Frau Eva Guttensohn. Und jetzt gucken wir mal, ob wir das auch endlich finden, das Album. Ihr hört Niemandsland, ihr hört eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Wir hören jetzt Peter Licht, das Ende der Beschwerde. Du blickst in die Herde und wartest auf das Ende der Beschwerde und denkst dir, Gesellschaft ist toll, wenn nur all die Leute dich wehren. Dein Weg kann keiner kreuzen, deine Spuren verlieren sich bald. Einzig weiten ist all aus Tagen und Jahren. Ein weites All von Nibbeln und Gestörten. Losgerissen Astronauten von Checkern und Empörten. Und dein Leben. Du, ihr beide müsst dein Leben ändern. Du und dein Leben. Du musst dein Leben ändern. Deine Spuren verlieren sich all. Keine Echos. Keine Wende zurück, kein Fortkommen ohne schweres Gerät. Noch niemand kam aus der Zukunft zurück. Du blickst in die Herde und wartest auf das Ende der Beschwerde und denkst dir, Gesellschaft ist toll, wenn nur all die Leute dich wehren. mich ändern möchte und welches besser nicht. Das Neueste von Herrn Peter Licht. Naja, auch rätselhaft die Texte. Eine Art von Therapieangebot, Konfusion und Popklamauk. Unsere Sendung neigt sich gnadenlos dem Ende zu. Wir haben noch mal gerade schlappe 8 Minuten. Werner, letzte Worte an unsere Hörerinnen und Hörer. Wie geht's weiter? Ich habe hier eine Meldung über die Proteste, die jetzt im November weitergehen sollen. Zum Beispiel gibt es am 12. November die sogenannte Umzingelungsaktion. Auf der Attac-Homepage heißt es da, nach den beeindruckenden Protesten am 15. und 22. Oktober lassen wir nicht locker. Am 12. November wollen wir das Bankenviertel in Frankfurt am Main und das Regierungsviertel in Berlin umzingeln. Mit diesen Großaktionen werden wir deutlich machen, dass sich immer mehr Menschen gegen den Vorrang der Banken vor den Interessen der Bürgerinnen und Bürger zur Wehr setzen. Gerade jetzt kommt es darauf an, den Druck auf die Straße, auf der Straße zu verstärken und weitergehende Forderungen an die Politik zu stellen. Kommt am 12. November nach Berlin und nach Frankfurt. Attac, Kompakt und weitere Organisationen stellen in Kürze Busbörsen, Mitfahrgelegenheiten und weitere organisatorische Informationen zur Verfügung. Klingt gut. Ja, wie geht's weiter? Jetzt kommt's drauf an, was machen wir, die 99%, mit diesem restlichen 1%. Man hat so das Gefühl, habe ich ja vorher auch gesagt, 1929, jetzt 2010, 2011, wir leben in einer, sagen wir, historischen Epoche. Ja? Wie Goethe damals, der hat ja nach der Schlacht bei Lunéville, wo er nicht teilgenommen hat, aber dabei war, dann gesagt, von hier und heute wird eine neue Epoche der Weltgeschichte ausgehen. Und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen. Nur dabei sein, das reicht nicht. Ne? Vor allem wollen wir nicht dabei sein als Sklaven, als Opfer, sondern wir wollen dabei sein als Aktive, als Akteure. Ja? Und in diesem Sinne, Salut e Anarchia. Demonstranten fordern vor dem Bundestag, Großbanken aufspalten, Kompakt und Attac entrollen, ein 15 Meter langes Banner vor dem Reichstag, Banken in die Schranken und sammeln schon über 75.000 Unterschriften. Aktive von Attac und des Kampagnennetzwerks Kampakt, schreibt man mit CA, Kampakt von Camp, kleines Wortspiel, haha, haben am 26. Oktober, also ich glaube das war Mittwoch dieser Woche, vor dem Reichstaggebäude ein 15 Meter langes Banner entrollt. Wie gesagt, mit der Aufschrift Banken in die Schranken. Während im Bundestag über den Euro-Rettungsschirm abgestimmt wurde, forderten die Demonstranten und Demonstrantinnen endlich grundlegende Konsequenzen aus der Finanzkrise zu ziehen. Mit Plakaten forderten sie Finanztransaktionssteuer jetzt, undurchsichtige Finanzprodukte verbieten, Investmentbanking von Geschäftsbanken trennen sowie Großbanken aufspalten. Im Internet wurden diese konkreten Forderungen an Bundeskanzlerin Angela Merkel und die EU-Regierungschefs innerhalb weniger Tage bereits von mehr als 75.000 Menschen unterzeichnet. Neben Notmaßnahmen zur Eindämmung der Krise muss diese endlich von den Wurzeln her gelöst werden. Keine Bank darf mehr so groß sein, dass ihre Pleite das gesamte Finanzsystem gefährdet. Das forderte Christoph Bautz von Kampakt. Megabanken wie die Deutsche Bank müssen aufgespalten und das hochspekulative Investmentgeschäft von den Geschäftsbanken getrennt werden. Jutta Sundermann vom Koordinationskreis von Attac ergänzte, die Profiteure der bisherigen Rettungsschirme müssen endlich angemessen an den Kosten der Krise beteiligt werden. Wir fordern eine europaweite Vermögenssteuer und die EU-weite Finanztransaktionssteuer muss endlich kommen. In diesen Worten möchte ich mich auch verabschieden. Es geht also weiter, die Leute lassen nicht locker, wir lassen nicht locker, auch hier im Niemandsland nicht. Wir berichten jede Woche über neue Entwicklungen, neue Widerstände gegen das Vampirsystem der Großbanken, Hedgefonds und Finanzsaugmaschinen. Mit diesen Worten ein wunderschönes Wochenende. Tschüss, adeo, adios. Bis nächsten Samstag. Die heutige Niemandsland-Sendung wird am Donnerstag in der Nacht wiederholt und auch am Freitagnachmittag der kommenden Woche. Agur, yo, halten Sie die Ohren steif. Und für alle Leute, die diese Sendung nachts hören,